Spiritualität, dat is man schön, sägt sich der Fiete, zieht ne Buddel Korn aus den, nimmt drei, vier Schluck und fühlt sich schnell, man so richtig spirituell. Doch Fietes Frau sofort, die ruht, die schimpft, wenn Fiete Suppen tut, sie keift und zedert ganz gehörig, dat Fietes Hang zu Esoterik stets abrupt endet, wie genau durch Einsbruch seiner Ehefrau. Drum, Männer von Mac Pombis Bayern, achtet bitte stets beim Feiern, dat mit dem Alkohol, dat bleibt im Rahmen, fürs Yin und Yang mit Herzensdamen. Das wäre mein Beitrag. Herzlichst, Jörg Hilse.